Man liest und ist berauscht. Avantgarde und Genuss passen ausnahmsweise einmal zusammen. Solche oder ähnliche Lobeshymnen erntete die junge Autorin Theresia Mora für ihr Romandebüt Alle Tage. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen für ihren Roman folgten, so der Preis der Literatur Nord und der 2005 erstmals verliehene Preis der Leipziger Buchmesse. Eine außergewöhnliche literarische Erfolgsgeschichte also, die wir heute Abend hier auf NDR Kultur gern noch ein Stückchen fortsetzen möchten. Denn wir wollen Ihnen in unserer Reihe Fremdlinge und als Ursendung die Hörspielversion dieses fulminanten Romans vorstellen. Noch einige Worte vorweg zu Theresia Mora. Die in Ungarn gebürtige Autorin, Jahrgang 1971, aufgewachsen in einem kleinen Dorf nahe der österreichisch-ungarischen Grenze, kam mit 18 Jahren nach Deutschland. Sie studierte an der Berliner Humboldt-Universität Hungarologie und Theaterwissenschaften und übersetzte Werke namhafter Autoren aus dem Ungarischen. Nebenbei schrieb sie Drehbücher für Film und Fernsehen. 1999 gewann sie bei dem 23. Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt den Hauptpreis. Auf die prominente Namensgeberin des Wettbewerbes verweisen auch Anlage und Titel ihres Romans Alle Tage. Bezieht er sich doch auf ein gleichnamiges Gedicht von Ingeborg-Bachmann. Es beginnt mit den Zeilen: Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Das Motto, die Stimmung des Romans sind hier bereits angedeutet. Denn Theresia Mora schildert eindrucksvoll, dabei erzählerisch zuweilen sprunghaft und assoziativ, die exemplarische Geschichte eines Flüchtlings unserer Tage. Ein Fremdling, den es aus einem Balkanland nach Deutschland verschlagen hat. Ein Land, in dem er trotz aller Anstrengungen vereinsamt und scheitern wird, auch wenn er schließlich 10 im Sprachlabor erlernte Sprachen fehlerfrei beherrscht. Kit Keresh? Mein Name ist, ich bin der Sohn von... Jesus. Jesus, sagte sie und krümmte die nackten Zehen auf dem Stein. Er hat die Augen des Vaters, die hier in der Dunkelheit schwarz wirken. Aber Bora weiß, dass sie in Wirklichkeit die Farbe eines wütenden Himmels haben. Liloisch Sülke. Nachbarn, Gänge, Schuhe, Schlüssel, Lichtschalter, Wasser, Blumentöpfe, Katzen, Tauben, ein Kind weint, ein Kinderlied, ein schlecht eingestelltes Radio, die Straßenlaterne vor dem Haus, Autos, Autotüren, Flüche, Fußgänger, Frauen, Männer, die Gittertür des nahen Lebensmittelgeschäfts. Ein Bohrer, ein aufgehendes Fenster. Männer auf einem Aufmarschplatz in der Nähe ihren Hunden Plastikringe werfend. Pfiffe über Beton. Eine Gruppe Abiturienten. Körper, Rufe, Lachen. Später ein übendes Orchester. New World Symphony. Adagio. Später Fernseher. Später Stille. Später Betrunkene, dann wieder Stille. Das Ein- und Ausschalten des Gasboilers. Muschlewert gesetzt. Die Zunge ist ihr nach dem langen Schweigen und Trinken schwer geworden. Sie geht ins Bett. Ob er wohl ahnt, dass sie schon 60 ist? Die Frau Bora denkt an Sex mit dem Sohn des Mannes, dessen erste Liebe sie war. Und es steigen ihr Tränen in die Augen. Doch bevor sie hinter den Lidern hervortreten können, schläft sie ein. Alle Tage. Hörspiel nach dem Roman von Theresia Mora. Null, jetzt. Wochenende. Vögel. Nennen wir die Zeit jetzt. Nennen wir den Ort hier. Kein Park. Nur ein winziges, wüstes Dreieck. Sogenannte Grünfläche. Plötzliche Böen frühmorgendlichen Windes rütteln an einer hölzernen Scheibe. Einem alten oder nur so aussehenden Kinderspielzeug, das am Rand der Grünfläche steht. Zwei Frauen und wenig später noch eine auf dem Weg zu oder von der Arbeit. Trampeln über den Trampelpfad, der das Grün in zwei Dreiecke teilt. Eine der Frauen zieht im Vorbeigehen zwei Finger über den Rand der hölzernen Scheibe. Der Scheibenfuß quietscht auf. Es hört sich an wie der Schrei eines Vogels. Oder vielleicht war es wirklich ein Vogel. Einer von den Hunderten, die über den Himmel ziehen. Starre. Der Mann habe irgendwie wie ein Vogel ausgesehen. Oder eine Fledermaus. Aber eine riesige, wie er da hing. Seine schwarzen Mantelflügel zuckten manchmal im Wind. Zuerst dachten sie, sagten die Frauen später aus, jemand hätte nur seinen Mantel dort vergessen, auf dieser Teppichklopfstange oder was das ist, ein Klettergerüst. Aber dann sahen sie, dass unten Hände heraushingen, weiße Hände, die Spitzen der gekrümmten Finger berührten fast den Boden. An einem Samstagmorgen zu Herbstbeginn fanden drei Arbeiterinnen auf einem verwahrlosten Spielplatz im Bahnhofsbezirk den Übersetzer Abel Nehmer kopfüber von einem Klettergerüst baumelnd. Die Füße mit silbernem Klebeband umwickelt, ein langer, schwarzer Trenchcoat bedeckte seinen Kopf. Etwas ist jetzt doch anders, dachte seine Frau Mercedes, als man sie später ins Krankenhaus rief. Und weil es ein Gewaltdelikt ist, stellte auch die Polizei Fragen, wann man seinen Mann das letzte Mal gesehen habe. Ich hätte fast gesagt, wenn ich es mir recht überlege, noch nie. Aber dann sagte sie doch, das war vor... Bei unserer Scheidung. Chöre. An einem Samstag vor etwas mehr als 4 Jahren kam Abel Nehmer zu spät zu seiner Hochzeit. Er kam wie immer in zerknitterten, schwarzen Klamotten, suchte lange mit zitternden Fingern nach seinem Identitätsnachweis. Zur Scheidung an einem Montag vor... kam er wieder zu spät. Ich habe sowas schon geahnt. Nach einer Weile weiß man das. Mercedes musste nicht auf die Toilette, aber draußen auf dem Gerichtsflur stehen konnte sie auch nicht. Sie wusch sich die Hände, stand mit tropfenden Fingern vor dem Spiegel. Auf dem Flur war es nicht zu hören, nur hier. In der Nähe oder weit weg, probte ein Chor. Maria von der Gnade der Gefangenenbefreiung, sagte Tatjana zu Ehre. Unsere Freundin Mercedes hat eine Art Genie oder was, aus Transsilvanien oder wo geheiratet, den sie aus dem Feuer... Er hat die gleichen Probleme wie jeder Immigrant. Er braucht Papiere und er braucht Sprache, sagte zu einem früheren Zeitpunkt Professor Tibor B. Letzteres hat er so gelöst, dass er einfach perfekt geworden ist. Und das gleich 10-mal. Und zwar so, das glaubt man einfach nicht, dass er den Großteil seiner Kenntnisse im Sprachlabor erworben hat. So wie ich schlicht und ergreifend Trabbel, sagte Tatjana. Das sieht man auf den ersten Blick, es sei denn, man ist blind. Es sei denn, man ist Mercedes. Im Wesentlichen, sagt sie, sei es eine Scheinehe. Das sind ihre Worte. Im Wesentlichen. Eine Scheinehe. Wie käme ich dazu, über andere zu urteilen? Es kann Gründe geben, diese sind oft von außen... Mercedes verzieht den Mund. Das Gegenüber lächelt. Von außen... von wo aus sonst nicht zu sehen. Da ist dieser Mensch, Abel Nehmer, so ein hoffnungsvoller Junger, die erste freie Generation. Kaum hat man sich einmal umgeschaut, bricht etwas auf und aus, sagen wir, ein Bürgerkrieg. Ich kann es immer noch nicht begreifen, praktisch vor unserer Haustür. Vor 13 Jahren musste A.N. seine Heimat verlassen. Ein Mensch mit bemerkenswerten Talenten. 10 Jahre, 10 Sprachen, gelernt und gelehrt und auch als Privatperson von einiger Wirkung, schließlich und endlich sogar mit Ehefrau, Stiefkind, Staatsbürgerschaft, hat seine Nische gefunden, seine ruhige Ecke am Rande der Party. Und dann vor etwas mehr als einem Jahr, an einem Samstag, nein, es war schon Sonntag, erwähnte Party, stand er auf, ging hinaus, den praktisch nicht mehr vorhanden. Das Wochenende vor seiner Scheidung verbrachte Abel Nehmer wie meistens. Im Wesentlichen zu Hause. Hallo Mutter. Das letzte Mal haben sie sich vor 13 Jahren gesehen, kurz bevor sie ihm die Flucht vor der Einberufung ermöglichte. Seitdem telefonierte man einmal im Monat, meistens sonntags nachmittags. Die Nachrichten haben an... Klack, piep, klack. Sie müsse ihm etwas sagen. Genauer, etwas korrigieren, das sie ihm früher einmal gesagt habe. Sie sagt, sie habe Ilja gesehen. Wen? Deinen Freund, Ilja. Sagte Abel und setzte sich im Stuhl zurecht. Er sagt seiner Mutter, dass Ilja vor 1 Jahr für tot erklärt worden sei. Ich weiß, sagt Mira. Das war ein Irrtum. Und? Hat er auch was gesagt? Er hat gefragt, ist nicht. Dann hat er nach dir gefragt. Ich habe ihm gesagt, wo du jetzt fliegst. Da hat er gelacht und hat gesagt, na, wenn das kein Zufall ist, ich fliege genau dahin, schon morgen. Hörst du? Er könnte morgen schon da sein. Hallo? Freust du dich gar nicht? Wir dachten, er sei tot und jetzt stellt sich heraus, er ist lebendig. Ist das nicht wunderbar? Gottesurteile. Manchmal, sagt Ilja, bin ich von Liebe und Hingabe ganz erfüllt. So ganz und gar, dass ich gar nichts anderes mehr bin als diese Liebe und diese Hingabe. Das dauert einige Minuten, manchmal auch nur Sekunden. Ich sehe mich in Ekstase und erkenne es als Pose. In diesem Moment, wenn ich es als Pose erkenne, bin ich von der Hingabe zur Skepsis gewechselt. Also vom Glauben zum Nichtglauben. Wenn ich mich in der Skepsis befinde, erscheine ich mir in meiner vorherigen Hingabe als lächerlich und dumm. Und wenn ich im Glauben bin, scheine ich mir in meiner Skepsis abscheulich und dumm. Das sind meine beiden Zustände. Damals, vor 15, 20 Jahren, lebten sie in einer kleinen Stadt in der Nähe dreier Grenzen. Hügel, Felder, Wälder, kleine Seen. Vom Bauernstamm gewachsene Lehrer, Richter, Uhrmacher stellten die übliche versnobte Provinzaristokratie, verbissene Gähner in Konzertabonnements. Als gäbe es noch so etwas wie bürgerliches Leben und sei es noch so eng umgeben von Diktatur, Atomangst, wirtschaftlichem Niedergang. Glaubst du, da oben gibt es was? Abel dachte an Satelliten, Raumschiffe, Raketen, Bomben, Außerirdische. Was? Satelliten, sagte Abel. Aber meistens sieht man nur Flugzeuge. Als wäre er gekommen, hätte sich das Angebot angesehen, mit dem Finger auf den einen gezeigt und gesagt: Du. Abel Nehmer, ausgewählt aus 465 Menschenwesen von Ilja Bohr. Wie die Stadt. Und Nehmer. So wie das Nichts? Nein, sagte Abel und errötete. Nicht wie das Nichts. Es ist ein jüdischer Name. Verstehe, sagte Ilja. Seine Augen glänzten. Worum es geht, ist, dass mein Vater zu Gott gefunden hat und trotzdem nicht Priester geworden ist. Und jetzt ist es in seinem einzigen Sohn, ihn glücklich zu machen. Das Spiel hieß Gottesurteile. Ilja hatte es sich ausgedacht. Gib mir ein Zeichen. Sie verließen die Schule gegen 2 Uhr nachmittags. An jeder Straßenkreuzung, Abzweigung etc. blieben sie stehen und gingen nicht eher weiter, als dass ihnen ein Zeichen gegeben wurde. Sage und schreibe, 5 Jahre lang wurden sie es nicht müde. Abel schwieg die meiste Zeit. Ilja redete über Gott und sich und eventuell über die Welt. Ich weiß immer noch nicht, wo lang. Allerdings nach 5 Jahren, es war ihr letztes gemeinsames Schuljahr vor dem Abitur, waren auch Ilja die Worte ausgegangen. Sie gingen praktisch stumm nebeneinander her. Ich liebe dich. Ich weiß, sagte Ilja ohne Verzögerung sachlich, wie er immer alles sagte. So fuhr er fort. Er wisse es und er lehne es ab. Er werde im Ausland studieren und keinen Kontakt zu Abel halten. Pharisäer, dachte Abel, merkte, wie er ihn zu hassen begann und dass er wirklich wird weinen müssen über diesen Hass. Der, dem die innere Martha bis dahin unbekannt war, lernte sie an dieser Straßenecke kennen. Das ist alles. Das nächste ist, dass Herbst ist und Abel flieht. Kurz nach diesem letzten Spaziergang brachen Kämpfe aus. Als hätte man nur darauf gewartet, dass endlich Ferien sind. Protokoll. Bleib zu Hause, hörst du? Geh nicht weg. Er könnte jeden Augenblick auftauchen. Vielleicht schon morgen. Ist gut, ich werde auf ihn warten. Nahm seine Jacke und ging hinaus. Der Laden am Ende der Sackgasse heißt Klapsmühle. Das Motto des Wochenendes war eine Orgie im alten Rom. Orgie? Ja, der größte Run war natürlich am Samstagabend, aber das ging nahtlos in den Sonntag über. Wir haben die Bar gar nicht geschlossen, obwohl sich der Dreck schon türmte. Können wir das bitte streichen? Was für eine Erklärung. Kann der Besitzer des Nachtclubs, Klapsmühle, Thanos N., Polizei und Medien bezüglich der Vorkommnisse liefern, die sich an diesem Sonntag in seinem Etablissement abgespielt haben? Ich sagte, die Party hat ein Motto, entweder habt ihr ein Kostüm an oder ihr kommt nackt. Wann Abel N. ankam, weiß man nicht. Irgendwann stand er eben da. Bevor sich die Tür vor dem Rest schloss, holte ein langer, haariger Arm aus, packte den voll bekleideten, unkostümierten Mann und zog ihn durch die schnell schmaler werdende Türöffnung ins Innere. Eine Jeans, Jetzt oder später, Abels Glas jedenfalls war noch oder schon wieder voll, betrat ein lockiger Lustknabe die Szene, nackt, bis auf den Goldstaub, der ihn von oben bis unten bedeckte, beugte sich herunter, schaute ihm tief in die Augen und ließ eine kleine weiße Pille in sein Glas fallen. Sie drehte sich sprudelnd in der dunklen Flüssigkeit, das haarlose Geschlechtsteil des Knaben in einer Höhe mit dem Glas. Abel leerte das Glas auf einen Zug. Glitzernder Cherubinhintern hinter dem Glasboden verschwimmend. Eine eingestanzte Zahl, 1034. Dann war alles weg. Süßstoff, was? Und wie erklären Sie sich, dass fast alle, die wissentlich oder nicht, so eine Pille genommen hatten, Symptome eines psychedelischen Rausches zeigten, inklusive Zeitgefühl und Gedächtnisverlust? Strecken von Maschinen und eine unendliche Tonleiter, die in den Himmel orgelt. Da muss ich hin. Vor ihm tasteten sich nackte Arme durch die Korridore. Sind das die meinen? Er sah an sich hinunter und stellte fest, dass nicht nur die Arme nackt waren, sondern auch die Schultern, die Brust, der Bauch. Wenig später sah er, dass ihm nicht nur Sakko und Hemd, sondern auch Schuhe und Socken fehlten. Sein einziges verbliebenes Kleidungsstück war eine schwarze Hose. Im Blut der Testpersonen nachgewiesen. Aspartam. Möglicherweise handelt es sich beim Süßstoff tatsächlich um Süßstoff. Und die Symptome? Sie haben sie produziert. Eine Massenhysterie. Wie Pfingsten. Wie was? Hoppla! Sagte ein fröhlicher Glatzkopf und fiel ihm unter den Achseln auf. Hoppla! Sagte er und warf ihn mit Schwung zurück einen zu kleinen Fisch ins Wasser. Im Flug wurde auf Schwarzlicht geschaltet und er verlor abermals die Orientierung, wurde blind hin und her geworfen, bis er schließlich in den Vorraum hinausfiel. Thanos suchen? Fragen, was das soll? Wieso bin ich halb nackt? Und wo sind die vergangenen Stunden geblieben? Verzeihung, sagte Abel. Wieder kollidierte er mit jemandem. Das Klirren und den Schritt trennten nur einen Augenblick voneinander. Zuerst fiel das Glas, dann trat er hinein mit dem nackten rechten Fuß. Schmerz, er verlor das Gleichgewicht. Aber jetzt ist natürlich niemand da, der einen auffinge. Radio. Wir werden erlöst werden. Eintreten werden wir in ein neues Erdenzeitalter. Das Zeitalter der Kriege wird abgelöst werden durch ein Zeitalter der Kriege. Klatsch. Er fuhr hoch. Eine kalte Welle schwappte aus der Wanne hinaus aufs Linoleum. Der verletzte Fuß fiel ins Wasser. Oh. Der verdammte Radiowecker. Nicht seiner, er gehörte seinem Nachbarn. Normalerweise stellte der Nachbar nach ein paar Sekunden wenigstens den Ton leiser. Diesmal nicht. Was war das zum Beispiel wieder für ein Wochenende? Eine Polizeirazzia in der Nacht von Sonntag auf Montag etwa zwei Dutzend nackte Personen aus der Erotikbahn Platz wieder auf die Straße. Jemand hatte den Barbesuchern Drogen in die Drinks getan und anschließend ihre Kleider beraubt. Ein grober Unfug ist sowas. Die hören Radio Paradiso. Willkommen in der Freakshow, Leute. Willkommen. All das zu erzählen, womöglich auch noch chronologisch, wäre nicht möglich und überflüssig gewesen. Also sagte er seiner Frau nur so viel, er sei letzte Nacht aus gewesen und man habe ihm das Sakko gestohlen. Mit allem drin. Ausweis, Geld, Kreditkarte. Alles, was er in der Tasche habe, seien ein paar Münzen und sein abgelaufener Reisepass. Bitte was? Die Richterin sah sie an. Sah die Anwältin an, Mercedes, den Mann mit dem schwarzen Trenchcoat und dem Pfeilchen im Gesicht, den Pass, wieder Mercedes, die Anwältin. Den Staat gibt es gar nicht mehr. Sie klappte den Pass auf und zu. Tja, tut mir leid. Sie werden diesen Mann nicht los. Nicht heute. Sie verließen das Gebäude gemeinsam. Abel, seine immer noch Ehefrau Mercedes und ihre gemeinsame Scheidungsanwältin standen auf den Stufen vor dem Eingang, 12 Uhr mittags. Verkehrslärm, Sonne, Wind. Ein Chor übte Dona Nobis Pacem. Aber das hörte hier nur mehr Mercedes. Eins. Gottsucher. Zerbrochene Fenster. Es fängt an. Jetzt! Kollegen! Das wahre Leben! Junge Menschen in schwarz-weißen Kostümen. Rundherum im kalkgesprenkelten Erdreich die Trümmer alter Zeiten. Köpfe, Torsen, Füße aus Stein. Das Leben! Steht schwankend auf dem Tisch. Schreit zwischen zwei Schluchzern. Mal ist das Lachen, mal Weinen. Leben! Das wahre! Freunde! Jetzt! Wir, eingekeilt zwischen unseren Vätern und unseren Söhnen, unseren... Was wollte ich nochmal? Eingekeilt. Vätern. Egal, jetzt. neu und alt auch. Alles ist hier. Ich sage, ich liebe euch. Jungs. Die bestrumpften Beine eines unbekannten Mädchens glänzten. Sie legte einen Arm um Iljas Hals. Ich liebe dich. Zuerst waren sie 5 Jahre lang durch die Stadt gelaufen. Wie viele Stunden? Wie viele Kilometer? Einmal um die Erde. Weniger, mehr. Egal. Dann machten sie Abitur. Das anschließende traditionelle Besäufnis verließen sie frühzeitig. Die Stundenstriche der Bahnhofsuhr leuchteten weiß vor dem schwarzen Himmel. Ich liebe dich. Der Minutenzeiger der Bahnhofsuhr rückte 1 vor. Ich weiß, sagte Ilja. Sagte, ich liebe dich, sagte ich dich aber nicht. Ging davon, irrte umher, stieg auf einen Berg, kam wieder herunter, fiel, stand auf, trat ein Fenster ein, ging nach Hause, zog die Tür des Wandschranks zu, legte sich hin. Später schreckte er auf, weil ihn eine Herzattacke aus dem Bett schleuderte. Von meinem Gekeuch erzittert die Welt. Verschwunden. Der Bürgermeister einer kleinen Ortschaft in D. während der Feier zu seiner Wiederwahl. Der Chaosforscher Heldor Rose von einem Kongress kommend. Verschwunden nach Verlassen einer Abiturfeier mit anschließendem Spaziergang, Ilja B. Abel wartete noch einige Tage, dass er oder jemand sich meldet. Aber nichts geschah. Ob Ilja überhaupt noch in der Stadt war, weiß man nicht. Schließlich ging auch Abel. Er nahm den Zug, bummelte mit Unbekannten durch unbekannte Provinzen. Weil er kaum Geld hatte, nahm er die langsamen Züge. Aber sonst verlor er keine Zeit. Geht Geresch? Mein Name ist, ich bin der Sohn von... Jesus. Jesus, sagte sie und krümmte die nackten Zehen auf dem Stein. Er hat die Augen des Vaters, die hier in der Dunkelheit schwarz wirken. Aber Bora weiß, dass sie in Wirklichkeit die Farbe eines wütenden Himmels haben. Liloisch Sürke. Muschlevert gesetzt. Melagovies. Menjek. Lefekse. Moine. Die Frau Bora denkt an Sex mit dem Sohn des Mannes, dessen erste Liebe sie war. Und es steigen ihr Tränen in die Augen. Doch bevor sie hinter den Lidern hervortreten können, schläft sie ein. Ebrecht! Ebrecht! Aufwachen, schreit Bora. Der Felkerl Ebrecht! Tut doch mit fei, der Felkerl Ebrecht nicht! Feuko Gas! Feuko Gas! Wir haben Gas! Feuko Gas! Schreit Bora. Hollos! Der verdammte Boiler, den sie für ihn angemacht und dann vergessen hat. In der Nacht muss die Flamme ausgegangen sein. Wunder. Jona Put. Megülter Mafiat. Die Durchsuchung seiner Sachen brachte ihr eine Telefonnummer mit ausländischer Vorwahl ein. Anrufen, nicht anrufen, herkommen? Als ob das so einfach ginge. Das geht nicht mehr so einfach. Das Aufkommen am Bahnhof hat sich seit den 2 Tagen, die er jetzt schon schläft, verdoppelt. Falls das überhaupt möglich war. Es wird einen Krieg geben oder es gibt schon einen. Am 3. Tag erwachte er. An seinem Bett standen 3 ältere Männer. Na, wach. Schaut nur. Gott, hat der Junge Augen. Verstehst du, was ich sage? Mit Verzögerung. Aber er nickte. Die 3 Männer brachen förmlich im Jubel aus. Sag nichts, sagte Bora, küsste ihn ab, drückte seinen Kopf zwischen ihre Brüste. Sag nichts. Sag nichts. Sag nichts. Er sagte nichts. Vorerst hörte er nur zu. In den letzten Jahren hat er die Muttersprache seines Vaters fast vergessen. Und nun war es so, dass er jedes einzelne Wort, jeden Satz, den er hörte, sofort verinnerlichte. Er sah die Konstruktionen vor sich, als würden kleine Astgebilde aus den Mündern seiner Mitpatienten wachsen. Später fragte Abel Bora, ob sie ihm Münzen oder eine Karte für ein Auslandsgespräch leihen könnte. Wo bist du? Bleib dort oder geh woanders hin, aber komm hier ja nicht zurück. Oh mein Gott, dein Studio. Oh, du hast deine Einberufung bekommen. Sie nehmen die jungen Männer aus den Bussen und Straßenbahnen mit. Hör zu, hast du was zu schreiben? Schreib das auf. Ein fremder Name auf der Rückseite von Boras Zettel. Hast du es aufgeschrieben? Ja. Alles in Ordnung? Ja. Sie gab ihm einen Namen. Er wohne in B. Er solle es in B versuchen. 2. Der Besucher. Speisung. Tibor. Es fing damit an, dass er sich auf dem Weg von der Toilette zurück in das Krankenzimmer verlief. Und wie lange in den Krankenhausfluren herumirrte, bis Bora ihn fand. Armer Junge. Ganz durcheinander. Dazu kam, dass er, seitdem er wieder wach war, kaum mehr schlief. 1-2 Stunden am Tag. Ein weiteres Symptom war, ist, dass er den Zettel ruhig hätte wegwerfen können, weil er ab jetzt nichts, was Sprache und memorisierbar ist, jemals wieder vergessen würde. Man habe ihm diesen Namen gegeben, er sei aus S. Aha, sagte die Stimme im Telefon. Schleppend, fern, aus dem Schlaf gerissen. Wie spät ist es eigentlich? Früh. Sind Sie gerade angekommen? Ja. Wo? Auf dem Bahnhof. Verstehe. Der Mann hieß Tibor. Er hatte eine Professur an einer der hiesigen Universitäten. Was seine Mutter mit ihm zu schaffen gehabt haben soll, keine Ahnung. Ich bin Anna, seine Frau. Wir haben Sie schon erwartet. Lassen Sie das Gepäck im Flur. Das Arbeitszimmer meines Mannes. Die spartanische Variante. Tibor hat ein knochiges Gesicht, eine Haut, als wäre sie windgegerbt. Die gelblichen Oberlider, fallbereite Vorhänge über den Augen. Vor jeder Frage eine Pause. Pause. Sind Sie religiös? Warum ausgerechnet diese Frage zu den Buttersemmeln? Manchmal bin ich von Liebe und Hingabe ganz erfüllt. Die Lidvorhänge hoben und senkten sich. Ich auch nicht. Wir sind nicht erlöst. Was gibt es daran zu deuten? Abel drehte so leise wie möglich den Bissen in seiner Mundhöhle um. Er hatte es vorher schon zu ahnen begonnen, aber nun war es definitiv. Irgendwas stimmte nicht mit seinem Geschmackssinn. Alles schmeckte wie eine kalkige Tapete. Der Kaffee wie zu heißes Wasser. Ursprünglich sagte er, zu Hause hätte er Lehramt studiert. Geografie und Geschichte ohne besonderes Interesse. Ich könnte alles und nichts zum Ersten Weltkrieg sagen, die Rohstoffvorkommen. Vielleicht lieber etwas mit Sprachen. Aha. Was können Sie? Er dachte, Semmel, Roll, Petit Pain, Bulochka, dachte Wei, Butter, Butter, Masbo, Beurre, dachte... Die Muttersprache, die Vatersprache sowie 3 internationale Konferenzsprachen. Also, das ist doch schon was. Wie heißen Sie nochmal? Ilja. Und weiter? Bohr. Nein. Warum nicht? Sich als ihn ausgeben. Ein Unbekannter statt eines anderen Unbekannten. Und dann? Nein, nicht, Entschuldigung. Ich war ein Abel, Abelnehmer. Und? Sind Sie denn auch wütend, Abelnehmer? Pause. Der Alte hörte nicht auf zu lächeln. Der Junge saß nur da. Irgendwo summte eine Fliege. Doch keine Fliege. Die Hausklingel. Jemand Neues ist gekommen. Stimmen im Flur auf die Tür zu. Darf ich? Mädchen oder kleine Frau. Große schwarze Augen. Kurzes schwarzes Haar. Aufschimmerndes Bärtlein. Mercedes. Kommen Sie doch ruhig. Meine Assistentin Mercedes. Hallo. Wissen Sie was? Kommen Sie doch morgen an die Fakultät. Dann bin ich da und wir besprechen alles weitere. SZBKFHJO, SZBKFHJO, oder wie Abelnehmer sich ein für alle Mal die rote Schnellbahnstrecke merkte, wie er sich in Zukunft jede Strecke, gefahren, gelaufen, egal, merken würde, anhand der Anfangsbuchstaben der jeweiligen Straße oder der Station. Wenig touristisch, dafür praktisch. Willkommen. Tja, was kann ich dir sagen? Das sind hysterische Zeiten. Als würde die ganze Welt die Reise nach Jerusalem spielen. Panik, Geschiebe, Gewimmer, Gekreisch, suchen ihr einen Platz. Oder eine harte Karte für den halben, Verzeihung, Arsch, freiwillig, unfreiwillig. Hart ist das Leben überall. Gerade jetzt, da sie nichts Eiligeres zu tun haben, als sämtliche Kontingente einzufrieren. Als gäbe es keine, wie sagt man so schön, internationale Lage. Erfreulich ist das nicht gerade. Wir haben alle unsere Geschichten, sagte Konstantin, während sie sich durch die abendliche Stoßzeit schlängelten. Mein Name ist Konstantin. Aus deiner Unterkunft? Ist gleich dort drüben. Konstantin Tod, die Geschichte des Altertums, öffnet die Tür mit einem Willkommen. Willkommen in unserem bescheidenen Wohnheim. Oder wie ich es nenne, der Bastille. Sein und haben. Fassen wir zusammen, sagte Tibor. Fassen wir zusammen. Sie brauchen, was man so braucht. Ein Obdach, einen Studienplatz, natürlich Geld. Zu Ihrer Botschaft können Sie aus objektiven Gründen nicht. Ich sehe doch richtig, dass Sie Deserteur sind. Aber Junge. Auf ein Blatt mit Kopfbogen. Hier eine Empfehlung. Und hier noch eine. Wenn Sie religiös wären, wäre es freilich besser. Aber man kann nicht alles haben. Im Brief stand im Wesentlichen, dass Abel Nehmer ein Genie sei. Es ist in unser aller Interesse, eine Person mit so außergewöhnlichen Fähigkeiten wie Herr A.N. sie besitzt, mit allen Mitteln. Hab ich richtig gehört? Du hast ein Stipendium von der S-Stiftung bekommen? Woher schon wieder? Konstantin in der Küche. Du hast ein Stipendium von der S-Stiftung bekommen? Wieso hast du mir das nicht gesagt, dass man sich bewerben kann? Ich lass dich umsonst bei mir wohnen. Und was machst du? Warum seid ihr nur alle solche Egoisten? Sage und schreibe, 4 Jahre lang nach Männerwohnheim, Linoleum, Neonlichtern, riechende Zeit, bewegte er sich so gut wie ausschließlich entlang einer einzigen Strecke. Vom Wohnheim zum Sprachlabor und zurück. 3 Stationen Schnellbahn. Es ist immer dunkel in diesem Bild, als wäre immer Winter. Aber natürlich kann das nicht sein. In 4 Jahren wird es wenigstens einen Sommer gegeben haben. Zu Beginn gibt es das Spinnennetz der Konstruktion. Wie das aufklappbare Märchenschloss, er steht aus 2 Buchseiten, ein gläserner Wald auf. Jeder seiner Bäume ist ein Satz. Die Äste schließen mit dem Stamm den und den Winkel ein. Hier kommt einem das Wissen um Fraktale zugute. Er lernt Ton um Ton, analysiert Frequenzzeichnungen, wühlt sich durch die Codes der Lautschrift und färbt sich die Zunge schwarz, um die Abdrücke zu vergleichen. Da wird einem die Bezeichnung Labor erst so richtig vor Augen geführt. Technik ist primär, Mensch ist sekundär. Als züchtete er des Nachts dort seinen Homunculus. Nur dass dieser hier ganz aus Sprache besteht. Der perfekte Klon einer Sprache zwischen Glottis und Labia. Ist das ein Leben für einen Menschen? Es gibt auch Betkreise. Bist du katholisch oder orthodox? Weder noch. Auf keinen Fall werde ich da hingehen. Dann ging er doch hin. Nur so lang, wie ein Blick in die Katakomben dauert. Er sah, dass er nicht dabei war. Ein anderes Mal war er derjenige, der Konstantin mitnahm. Ein Abendessen bei seinen Sponsoren. Salon, Intermezzo. Wen haben wir denn da? Frisches Blut. Also so würde ich mein Kind nicht nennen. Frisches Blut. Die meisten Gäste sind im Alter der Gastgeber gemeinsam losgegangen, kennen sich in- und auswendig. Etwas Abwechslung ist immer. Wie jung man doch sein kann. 20 maximal. Wie heißt du richtig, mein Junge? Abel. Abel, das ist ein schöner Name. Ausgerechnet heute sind keine jungen Mädchen da. Lass ihn doch erstmal essen. Ist doch nur so ein... Die Männer haben Eile, in die nächste Phase eines seit vermutlich 40 Jahren geführten Gesprächs einzutreten. Und Sie, Konstantin, ja. Auch ein Stipendiat? Ja. Ah, die Begleitung von Geschichte des Altertums. Ja. Oh, wie interessant. Was genau die Völkerwanderung? 1 oder 2? Die vorgeschichtliche Völkerwanderung kann mit Hilfe des Magenbakteriums Helicobacter pylori... Abel, informiert Magda, spricht 5 Sprachen. Oder sind es inzwischen 6? Mir kommt so vor, es ist wöchentlich eine mehr. Tibor B. hat ihn uns geschickt. Auch lange nicht mehr gesehen. Ein Jude. Stimmt nicht, nur der Vater, dann gilt's nicht. Woher kennen Sie Tibor? Ein ehemaliger Schauspieler. Der Star seiner Provinzstadt schwang die Faust. Damals war es noch nicht so schick, schwul zu sein. Wie heißen Sie? Wenig später geht er. Abel geht mit. Oh, der alte Wüstling. Konstantin bietet ebenfalls anzugehen. Nicht nötig. Er ging auch diesmal ins Sprachlabor. Oh, wenn sich zu jugendlicher Energie auch noch Fleiß gesellt und seltsam schielende Blicke sich ins Anerkennende wenden. Und Sie, lieber Freund, bleiben Sie doch noch ein bisschen. Das nächste Mal bekam Konstantin eine eigene Einladung. Er ging alleine hin. Man hat dich vermisst. Mindestens zwei blutjunge Damen waren extra deinetwegen da. Später war es nicht mehr lustig. Wieso kommt der schöne Mann nicht mehr? Und dazu kleiden sie sich wie Babynutten. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es näher zu kennen, bedeutet auch den Ekel zu kennen. Echte Solidarität. Eine Förderung habe ich auch nicht bekommen. Alles in allem würde ich dieses Intermezzo unter der lehrreiche Verlust einer Täuschung zusammenfassen. 7 plus 3 macht 10. 7 plus 3 macht 10. 7 plus 3 macht 10. 7 plus 3 nacheinander in sämtlichen seiner Sprachen und wieder von vorn. Er streifte die Kopfhörer ab und stand auf. Es war ihm schwindlig. Er ging taumelnd über den Flur. Er tastete sich bis zur Toilette vor. Er drückte Stirn und Handflächen gegen die kalten Fliesen, blieb so stehen im Dunkeln. Irgendwann ließen Herzrasen, Übelkeit, Schwitzen und Lichtempfindlichkeit nach. Die 10. Sprache war fertig. Noch eine mehr und ich muss kotzen. Woher? Wohin? Der Park, der Bahnhof, die Nervenklinik, der eine oder andere Kirchturm. Es gab Tage, die kälter waren als andere. Für solche Fälle gute Plätze, Wartesäle, Lokale, auf die Dauer zu teuer, und Bibliotheken. Sowie für die Abwechslung die eintrittsfreien Tage der Museen. Im Winter der Leere, als Abel trotz Wochen intensiven Matratzensitzens partout nicht einfallen wollte, wie es denn jetzt, da er nicht mehr lernen konnte, weitergehen sollte, las er mehr Bücher und sah sich mehr Kunstwerke an als jemals zuvor oder danach. Er war außer dem Künstler und einer jungen Frau, die ihre Diplomarbeit darüber schrieb, der einzige Mensch, der sich ausnahmslos jede der Geschichten in einer 42 Talking Heads umfassenden Installation zu Ende anhörte. Neue Kreise. Willkommen. Ich bin Mercedes. Tibor habe noch etwas zu arbeiten, aber er solle doch schon zu den anderen gehen. In den Salon. Oh, pardon. Das sagt mein Sohn immer. Ich meine den... Ah, da bist du ja, Oma. Komm her. Das ist Omar, mein Sohn. Größe 1,30. Statur schlank. Hautfarbe Milchkaffee. Kopfform Ei. Zu diesem Zeitpunkt war Oma 6 Jahre alt. Und alles an ihm war in perfektester Balance. Guten Abend, sagte er. Mein Name ist Oma. Ich habe nur ein Auge. Das andere habe ich hingegeben für Weisheit. Oma, sagte Mercedes, das ist Abel. Ein Student Tibors. Er kann 10 Sprachen. Der Junge hörte auf zu lächeln. Wieso? Nun, sagte Abel. 9 schienen mir zu wenig, 11 zu viel. Woraufhin Oma nickte, ihn an die Hand nahm und vom Sarong wegführte. Als wäre er gekommen, hätte sich umgesehen, mit dem Finger auf den einen gezeigt. Abelnehmer. Ausgewählt von Oma Allegre. Das Haus gehört Tibor und Mercedes, das ist meine Mutter, war seine Studentin, später Assistentin. Und später gab sie ihre Stellung an der Uni auf, damit wir hier einziehen konnten. Heute unterrichtet sie an einer Schule. Das hier ist ein Teil der Bibliothek. Die meisten Bücher stehen bei Tibor im Zimmer. Er braucht sie zum Arbeiten. Da können wir jetzt nicht hinein. Und ein paar unten im Sarong. Die repräsentativeren Stücke. Wie alt mag er sein? Ich bin 6. Ich habe mit Sondererlaubnis die 1. Klasse übersprungen. Das ist Mercedes Zimmer. Bitte beachten Sie, was Sie vielleicht nicht erwartet hätten. Den roten Motorradhelm auf dem zitronengelben Schrank. Daneben an die Wand gehängt rosa Spitzenschuhe, Größe 35. Wenn ich sie noch anprobieren will, muss es bald geschehen. In ein paar Monaten werden sie mir zu klein sein. Schwarzer Junge in rosa Spitzenschuhen. Abel lächelt. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Gerade richtig. Der Rest sind Familienfotos. Meistens bin ich das. Oder sie, als sie jünger war. Das ist mein Zimmer. Hier, eine Maske aus Afrika. Mein Vater war ein Prinz aus G. Er ist noch vor meiner Geburt verschwunden. Die Maske ist übrigens nicht von ihm. Mercedes hat sie gekauft. Und jetzt, sagte Oma, als sie auf seinem Bett saßen, sag was. Aha. Ich möchte Russisch lernen. Kannst du das auch? Na, wissen Sie jetzt alles? Schöne ältere Frau. In der Tür des Sarons. Ich bin Miriam, die Großmutter. Omas Großmutter. Und das da ist mein Großvater. Oma zeigte auf die männliche Ausgabe der Hausherrin. Ein filigraner Mann in einem geblümten Sessel. Er schreibt Krimis. Sein Künstlername ist Alegria. Das bedeutet Glück. Er hat eine Figur nach mir erfunden. Pirate Om. Wie der Pirat und die heilige Silbe. Verstehst du? Meine Großeltern sind alte Freunde Tibors. Er kannte meine Mutter schon als Kind. Zu Großvaters Linken sitzt Tatjana, die älteste Freundin meiner Mutter. Man sagt, sie sei sehr schön und zynisch. Sie hat Haare wie Schneewittchen und kreuzt die schlanken weißen Beine mal so, mal so. Und der große Halbdicke da, der so laut redet, das ist Erik. Erik, sagte Tibor, der plötzlich hinter ihnen stand. Das ist Abel. Er schreibt eine Dissertation im Bereich Universalgrammatik. So lernte Abel Nehmer seinen zukünftigen Stiefsohn Omar kennen. Drei. Fleisch. Worum es geht, sind die Wurststullen. Na, man muss sehen, wie man über die Runden kommt. Sie kennen nicht zufällig jemanden, der ein Zimmer sucht? Der Name des Fleischers war Carlo, ja? Und er kämpfte gegen die Pleite. Das Verschwinden der Arbeiterklasse zieht den Niedergang der Fleischer nach sich. Als ihn jemand fragen sollte, sie leihen sich nur das Büro. Mhm. Ein Raum, eine Toilette. Als Bett diente ein ausziehbarer Sessel, dem man das nicht ansah. Zu diesem Zeitpunkt war Abel N. 26 Jahre alt und lebte das erste Mal wirklich allein. Ich will Russisch lernen. Russisch? Wirklich? Ja, Abel hat mir etwas auf Russisch gesagt. Das gefällt mir. Und was hat er dir auf Russisch gesagt? Weiß nicht. Ich kann ja noch nicht Russisch. Der übliche Übergang zwischen zwei Installationen. Etwas fügte sich still. Später lernte er diesen Jungen kennen. Er sagte, sein Name sei Danko. Er ist mir in den Schoß gefallen. Wie ein reifer Apfel. Spiel. Obwohl sie praktisch Schulter an Schulter hockten, saßen, Baumstammbank, bemerkte ihn der Junge eine ganze Weile gar nicht. Er interessierte sich ausschließlich dafür, was auf der Bolz vor sich ging. Aber es kamen nur Äpfel geflogen. Das habe ich getan. Sobald sein Kopf hinter dem Baum auftauchte, sirrpack. Warum benehmen sich alle wie die Wahnsinnigen? Ein Apfel prallte am Baum ab, rollte vor Abels Füße. Irre, murmelte der Junge. Ich bin von Irren umgeben. Vielleicht sollte ich ganz irren. Vielleicht sind dort welche normal. Das Letzte dachte er, hätte er nur gedacht. Aber offenbar muss er es laut gesagt haben. Denn auf einmal sagte der Typ auf der Bank... Der Pförtner im Irrenhaus grüßt alle Leute mit Freiheit. Was? Im Gedenken an die französische Revolution. Weil er auch ein Irrer ist. Jetzt endlich grinst er. Über der Oberlippe erster schwarzer Flaum. Das war die erste Begegnung mit Danko. Was ist das für ein Typ? Sie warteten hinter der nächsten Ecke auf ihn. Vorneweg Cosma. Ein Körper wie ein Tier. Angeblich fickt er schon. Was ist das für ein Typ? Da! Cosma warf ihm den Ball ins Gesicht. Jetzt grinst nicht, du Arschkrampe. Du Abschaum, du. Ich werde dir die Zähne hier flambieren und deinen Schwanz, den werde ich zu Hackfleisch verarbeiten und dir in den Mund stopfen. Deinen Kopf, den werde ich ins Klo stecken, bis du deine eigene Kotze trinkst, du Mistgeburt. Eines langen Tages Abend. Abel. Was hat er, Abel, sich dabei gedacht? Ein Gespräch anzufangen, irgendwo aufgeschnappte Geschichten übers Irrenhaus zum Besten zu geben und dann noch... Wie heißt du? Ich kann ihm jede Frage stellen, wenn es nur in der Fremdsprache ist, sagte Oma im Vertrauen zu seinem Großvater. Jede, die mir einfällt. Und? Beantwortet er sie auch? Soweit ich das beurteilen kann. Und du? Abel. Wie? Abel. Was ist das für einer? Ein Hebräischer. Als hätte er das nicht verstanden. Mein Name ist Abel und ich bin 6,5 Jahre alt. Was? Ja, sagt der Typ. Er sei an einem 29. Februar geboren worden. Was? Was? Fragt er, was Abel mache? Dolmetsch. Hm? Von einer Sprache in eine andere übersetzen. Von welcher? Abel zählt sie auf. Die gemeinsame Muttersprache lässt er aus. Aha. Und Chinesisch? Kannst du es auch? Nein. Abel hat Schüler halb so alt, mit einem doppelt so großen Wortschatz, ganz zu schweigen von Oma. Hey, nicht da lang. Er ist ohne ihn abgebogen. Natürlich falsch. Du weißt ja gar nichts. Weißt nichts, hast nichts, bist nichts, weißt? Da ist es, da vorne. Die Bäume, siehst du? Danko lacht. Was hat ihn so glücklich gemacht? Nacht. Als er dann Tage, die er zum größten Teil in der Klapsmühle verbracht hatte, später wieder nach Hause kam, fand er ihn auf seiner Schwelle. Du bist es. Was machst du hier? Er sieht so normal aus, sagte Mercedes Jahre später. Deswegen dauert es eine Weile, bis man merkt, dass er in Wirklichkeit wie ein Magnet alles Sonderbare, Lächerliche und Traurige anzieht. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was habt ihr gemacht? Was? Was? Was? Wenn du schwul bist, kleines Schwein, bring ich dich um. Einmal, sagt Danko, hat mein Vater mich 5 Tage lang im Keller eingesperrt. Ich komme nach Hause, Hintereingang. Er steht im Dunkeln in der Küche, sagt kein Wort, packt mich nur und schleudert mich gegen die Wand. Es war so laut, dass Danko dachte, taub geworden zu sein. Dann wurde er wieder bei der Tür hinausgestoßen, über den Hof, zur Kellertür, die Kellertreppe hinunter, in eine Ecke, nachgetreten, Tür zu. Später änderte er vorsichtig die Position, prüfte, ob die schmerzende Rippe in die Lunge stach. Aber sie stach nicht in die Lunge. Am 2. Tag ging die Tür auf. Der Vater als Silhouette stellte wortlos einen Teller auf die oberste Treppenstufe. Er wird mich töten, weil er es kann. Der 3. Tag gehörte dem Geruch seiner Fäkalien und der Verzweiflung. Am 4. riss er sich zusammen und machte Pläne. Ein Drahtspann vor der Tür. Der Stoß aufs Kinn zertrümmert den Kiefer. Aber das ist mir nicht genug. Ein Ziegelstein nehmen. Auch wenn es wehtut mit der angebrochenen Rippe und ihm sämtliche Zähne, die Scheißnase, die Scheißwangenknochen, die Augenhöhlen, die Stirn, alles, alles. Seinen verdammten Schädel. Anfangs sprach der Junge schlecht. Später nahm er, was ihm gerade auf die Zunge kam. Und dadurch wurde es tatsächlich besser. Ich möchte nicht erzählen. Ich möchte töten und dann darüber schweigen. Das möchte ich. Tag. Es sah aus, als würde der Junge gleich in Tränen ausbrechen. Eine tröstende Berührung könnte helfen. Nehmen wir den Oberarm. Den habe ich das letzte Mal so berührt. Kaum war der kleinste Kontakt da, ließ sich der Junge fallen, wie gefällt. Seine Stirn landete auf Abels Schultern, die Tränen durchdrangen sein Hemd. Das kann ich sagen. Ihn halten. Rücken streicheln vielleicht. Abel schmeckte für einen kurzen, vielleicht nur eingebildeten Moment, das billige Zitronensorbet, das sie sich an einer Tankstelle geteilt hatten. Salzwasser, Karotten, Würstchen und Trockenbrot. Er trat einen Schritt zurück. Der Junge hatte die Lippen noch nicht ganz geschlossen. Tut mir leid, so geht das nicht. Arschloch. Danko taumelt. Das Stromkabel, Rache oder Gewohnheit des Laptops schleift hinter ihm her. Überall Menschen. Ekelhafte Sonntagsmenschen. Könnte jeden einzelnen von denen ausrotten. Schaut sich um. Hinter ihm vielleicht 20 Meter heißer Gehsteig. Und dann der Typ. Verzieht angestrengt sein dämliches Gesicht, kommt hinterhergerannt. Hast du keine eigenen Füße zum drauf rumstehen? Der Junge hat einen Laptop unterm Arm. Hey, ruft der Polizist. Das war eine rote Ampel. Bleiben Sie stehen. Danko bleibt nicht stehen. Arbeitet mit dem freien Arm. Sein stechender Ellbogen. Und Abel? Einige Tage später klopfte es an der Tür. Ohne weiter nachzudenken, drückte er auf die Klinke. Die Tür kam ihm mit Wucht entgegen. Du weißt genau, wen wir meinen, du Arschficker! Aber schaut nur, haben Sie jemanden in seinen Schränken, seinen Lebensmitteln gesucht und nicht gefunden? Wo ist er? Standen da wie ein 7-köpfiger Drache. Nein, 6. Arschficker, soll ich dich aufschlitzen? Hä? Sollen wir dich aufschlitzen, du Arsch, du perverse Saunenspitze, du Mörder, seinen Arsch aufschlitzen, seine Eier abbeißen, bäh. Tut mir leid, sagte Abel in der gemeinsamen Muttersprache der Bande. Ich weiß nicht, wo er ist. Ab hier alles lautlos. Cosma hob die Faust und verpasste ihm einen Schlag in die Magengrube. Abel glitt zu Boden. Hey! Was soll das? Rief Carlo in der Tür. Hey! Was macht ihr da? Verschwindet! Er fuchtelte, als würde er Krähen verjagen. Allerdings mit einem Hackbeil in der Hand. Du Arschloch. Wir wissen, wo du wohnst, hörst du. Wir wissen, wo du wohnst. Carlo mit dem Hackbeil in der Tür sah sich die Verwüstung an. Das Beste wird sein, ich zieh aus. 4. Das Unmögliche. Ehe. Straßenszene. Mercedes. Sein Name war Amir. Er war so schön und so schwarz, dass sie in der Dämmerung oder wenn es sehr hell oder sehr dunkel war, sein Gesicht und den Rest seines Körpers kaum erkennen konnte. Sie kletterte über den Zaun des Wohnheims. Er verschwand 3 Wochen später, ahnungslos. Sie trug das Kind 3 Wochen zu lang. Als es geboren wurde, hatte es ein kleines blaues und ein großes schwarzes Auge. Sie nannte es nach dem Vater. Ich heiße Oma. Das bedeutet Lösung, Ausweg, Mittel. Später fing sie eine Promotion an. Ihr Professor war ein vergilbter Greis. Nachdem seine zweite Frau still und diskret, wie es ihre Art war, gestorben war, zog Mercedes bei ihm ein. Als dann Tibor kurz vor seinem 65. Geburtstag erfuhr, dass er der lieben Anna bald nachfolgen würde, sagte er zu seiner jungen Lebensgefährtin: Ich möchte in den nächsten Wochen nicht gestört werden. Ich werde bald sterben. Aber vorher will ich das Buch noch verlieren. Angesenkte Dachziegel zerbarsten auf dem Gehsteig, schlitterten auf die Fahrbahn. Das Taxi aber raste einfach darauf zu, um erst in letzter Sekunde doch noch zu bremsen. Das Heck des Wagens kollidierte mit einem ankommenden Polizeiauto. Der Taxifahrer Tom setzte zurück und versuchte zu wenden, fuhr dabei über den Gehsteig und wieder mit zu viel Schwung, sodass er trotz gleich wieder eingeleiteter Vollbremsung... Träume ich oder hat mich gerade ein Taxi angefahren? Mit der linken Hand hielt sie sich fest an jemanden geklammert. Sie sah hin. Ach, Sie sind das. Aber... Das letzte Mal haben sie sich vor 3 oder 4 Monaten gesehen. Es war ein Sonntag. Sie, Freunde, Familie, nahmen an einer Demonstration für mehr Toleranz teil. Die Diagnose stand seit 4 Wochen fest. Tibor wird sterben. Tibor wird sterben. Tibor wird... Abel seinerseits war einem gewissen Danko oder dem Laptop unter dessen Arm hinterhergerannt, bis er sich in einen Hinderrudel verfing und stürzte. Abel, du bist auch hier? Abel ist hier. Abel sagte, er könne leider nicht länger bleiben. Er müsse, sage... Zum Bahnhof. Aber der ist doch da lang. Tatsächlich, sagte Abel heiter, hätte ich mich doch fast verlaufen. Wie ist das möglich? Fragte Oma hinterher seine Mutter. Ich werde ihn in der nächsten Stunde fragen. Dazu kam es nicht mehr. Mein Russischlehrer ist verschwunden, sagte Oma einige Tage später. Umsonst habe ich dieses Dutzend Fragen für ihn vorbereitet. Die Musik war ohrenbetäubend, aber ansonsten war es still. Später war es Morgen und alle waren gegangen. Nur Abel saß noch in der Ecke, in die er sich ganz zu Beginn gesetzt hatte, bis an den Kragen zugeknöpft. Was ist los mit dir? Hast du keine Wohnung? In der Tat, sagte Abel. Thanos vermietete ihm ein illegales Dachgeschoss für lächerlich wenig Geld. Abel bedankte sich, steckte den Schlüssel ein. Um sein Gepäck zu holen, nahm er ein Taxi. Oma! Ach, Sie sind das, sagte Mercedes. Würden Sie mir bitte einen Gefallen tun? Und, hast du ihn gefunden? Hätte Oma gefragt. Wen? Hätte Abel zurückgefragt. Den Bahnhof. Warusky, пожалуйста. Wachsal. Im ganzen Satz, bitte. Tui. Нашел. Находить, найти. Нашел. Wachsal. Да. Willst du verreisen? Abel hätte den Satz auf Russisch niedergeschrieben und ihn vorgesprochen. Oma hätte ihn wiederholt. Willst du verreisen? Нет, я не хочу уехать. Nein, ich will nicht verreisen. Wolltest du jemanden abholen? Nein. Was wolltest du dann dort? Ich wohne in der Nähe. Wieso wusstest du dann nicht, wohin du gehen musstest? Ich hatte mich verirrt. Im Park? Nein, schon vorher. Nein, schon vorher. Das verstehe ich nicht, hätte Oma gesagt. Я не понимаю. Jetzt? Hallo, sagte der Erwachsene schüchtern. Ich soll dich abholen. Anschließend suchte er den Weg zu der neuen Wohnung zu Fuß. Abenddämmerung. Die Klapsmühle hatte Schließtag. Leerer Gehsteig. Ziegelmauer. Wind. Und ein seltsames Quietschen, das er zunächst nicht zuordnen konnte. Sein Haus war das vorletzte vor dem Ende der Sackgasse. Später, als er 5 Etagen höher auf seiner Plattform stand, sah er auch, woher die quietschenden Echos kamen. Waggons, rangierend. Die kugelförmigen silbernen Container, die auf den Schienen unten vorbeizogen, sandten letzte Lichtreflexe aus. Dazwischen. Nie gab es weniger Grund, den Mut sinken zu lassen, sagte Erik. Wir strotzen vor Kraft. Am Ende der 90er Jahre prosperieren wir, wie noch nie zuvor. Wahrscheinlich wird es nicht länger als bis zu 3 Jahren dauern. Dann wird die Blase platzen und es wird, Zitat, ein Blutbad geben. Aber bis dahin? Streit gibt es höchstens darüber, ob wir B bombardieren sollten oder nicht. Jeder, der etwas auf sich hält, ist dafür. Wie steht's mit dir? Weiß nicht, sagte Mercedes. Keine Ahnung. Mein Leben ist gerade im Begriff zu zersplittern wie ein willkürlich angefahrener Knöchel. Stimmt es, dass du gekündigt hast? Ja, das heißt nein. Aber ich werde es, sobald ich wieder gesund geworden bin. Falls es jemals dazu kommt. Ich glaube, sagte Miriam, als man sagte, du sollst den Knöchel hochlegen, meinte man nicht für den Rest deines Lebens. Im Ernst? Uns geht es im Moment so gut, ich überlege ernsthaft, das bewährte Prinzip der Ausbeutung immer neuer Praktikanten aufzugeben zugunsten einer Lektoratsstelle. Es kostet dich nur ein Wort. Du bist ein Schatz, sagte Mercedes. Erik wurde rot und blieb sitzen. Ich meine es ernst. Wenn du nicht anfängst, den Fuß zu belasten, wirst du vielleicht nie wieder richtig gehen können. Wenn ich hier sitzen bleibe, spielt das ja wohl keine Rolle. Wie alt bist du? 12? Mein ganzes Leben lang, immerhin 33 Jahre, war ich ein braver, fleißiger, optimistischer Mensch. Jetzt, da mein Leben zersplittert ist wie ein... Das hast du schon gesagt. Na und? Darf ich mich nicht mal wiederholen? Darf ich nicht hier sitzen bleiben, bis ich mich auskuriert habe? Ist mir das nicht erlaubt? Hier klingelte das Telefon. Ja? Schrie Mercedes in den Hörer. Ach, Sie sind es. Damals glaubte sie, es wäre nur der Schmerz. Man hob sie in den Wagen, es rumpelte. Wer hätte gedacht, dass sie es überhaupt hören konnte, die ja auf die Frage des Polizisten, wer er, der hilfsbereite Taxigast und Zeuge denn sei, antwortete. Tibor B. Als er sich für ihn ausgab, wusste Abel nicht, dass Tibor tot war. Oh, Pachemu, warum hast du das getan? Die Sache ist simpel. Der Staat, in dem er geboren worden sei und den er vor fast 10 Jahren verlassen habe, sei in der Zwischenzeit in 3 bis 5 neue Staaten gespalten worden. Und keiner dieser 3 bis 5 sei der Meinung, jemandem wie ihm eine Staatsbürgerschaft schuldig zu sein. Dasselbe gelte für seine Mutter, die nun zur Minderheit gehöre und ebenfalls keinen Pass bekomme. Er könne hier nicht weg, sie könne von dort nicht weg. Ach so, und da er selbst einer Einberufung nicht Folge geleistet habe, gelte er bis auf Weiteres als Deserteur. Ich würde sagen, das war der Moment. Jemand wie Mercedes kann unmöglich jemandem widerstehen, der so in der Bredouille steckt, dass er die Identität eines Toten annimmt. Das Zwielichtige, das Lächerliche und das Tragische. So ist es. Was war die Frage? Das stimmt doch nicht, oder? Was die Hexe Tatjana da erzählt. Was erzählt sie denn? Du hast diesen Typen tatsächlich geheiratet? Ich frage nicht, warum. Obwohl ich mich das auch frage. Ich frage nur, wieso war ich nicht eingeladen? Nicht einmal meine Eltern waren eingeladen. Wieso nicht? Es ist eine Scheinehe. Trotzdem, unsere einzige Tochter. Es hätte umso echter ausgesehen. Wozu? Im Großen und Ganzen blieben die Dinge unverändert. 2-3 Mal die Woche Unterricht, Essen, pädagogisch wertvolle Freizeit. Auch sonst tat unser Hausfreund, was man ihm sagte, worum man ihn im Sinne einer notwendigen Tarnung bat. Tja, das meiste bleibt natürlich doch an einem selbst hängen. Ich bin mein eigener Ehemann. Benutze seine Zahnbürste, seine Hemden, sein Parfum. Man weiß nicht, wie viel er davon überhaupt mitbekommt. Ist das wichtig? Fragte Tatjana. Es ist dein Spiel. Du bist so klug, sagte Mercedes und verzog den Mund. Sie kaufte ein paar schwarze Männerhemden und trug sie als Nachthemden. Damit immer etwas im Wäschekorb ist. Die perfekte Verbrecherin. Die perfekte Verbrecherin, sagte Alegria. Ich bin stolz auf dich. Es sah so aus, als würde der Frieden diesmal eine Weile halten. Wenn wir schon dabei sind, habe ich hiermit einen neuen Hinweis für dich. Das heißt, nein. Ein Erik macht das anders. Hör mal, ich habe etwas erfahren. Also, da gab es doch, wir erinnern uns, diesen fadenscheinigen Moment um ein gewisses ungesichertes Werk in einem gestohlenen Laptop. Ich wollte das damals nicht auswalzen, aber wurde der Laptop wirklich gestohlen? Hatte er überhaupt jemals einen Laptop besessen? Lass mich ausreden. In Ordnung, sage ich, vielleicht ist es nur meine Eifersucht. Ja, es ist wahr. Ein Diplom allerdings scheint er nicht gemacht zu haben. Triumphal einfach. Universitätsbibliothek, fremdsprachige Philologien, Katalog der Diplomarbeiten. Nichts. Zur gleichen Zeit war ein Team aus 7 Experten, Linguisten, Neurologen und einer Radiologin damit beschäftigt, das Gehirn von Mercedes Ehemann zu kartografieren. Herr N., ich möchte Ihnen Herrn L. vorstellen. Herr L., das ist Herr N. Guten Tag. Humtimt oder Gantetu? Herr L. kommt aus der Schweiz. Ein ehemaliger L5-Sprecher, davon decken sich 4 mit von Ihnen gesprochenen Sprachen. Batzmecker. Fuck you, mein Sohn. Verstehst du? Verstehen Sie jetzt, was ich meine? Das ist ja das Gute, das wir tun können. Etwas Geld gibt es außerdem. Am Montag nach dem Test brachte Abel eine eingefärbte Aufnahme mit. Für Oma. Seit wann kennen Sie sich? Seit 7 Jahren. Eigentlich sahen wir uns das erste Mal vor über 10 Jahren. Es war an meinem ersten Tag in diesem Land. Ja, das stimmt. Aber nur ganz kurz. Sie spielte, dass er das bewunderte Genie ist. Er schenkte ihr ein geschmeicheltes Lächeln. Die unbekannte Beamtin musste zugeben, dass das sehr echt gewirkt hatte. Was im unbekannten Beamten vor sich ging, weiß man nicht. Wer hat dieses Rasierwasser ausgewählt, Sie oder Sie? Um meine Körperpflege kümmere ich mich selbst. Welche Kleidergröße hat Ihre Frau? 32, 34. Das ist übrigens dieselbe Größe, die auch der Junge trägt. Verstehst du dich gut mit deinem Stiefvater? Wir sind verwandte Seelen. Sie standen im Flur, den Jungen in die Mitte genommen und winkten den Beamten förmlich nach. Der Mann legte einen Arm um die Schulter der Frau, die andere Hand auf die des Jungen. Dann ging die Tür zu. Er nahm beide Hände weg, schaltete die Lichter aus und kehrte ohne Übergang in den Sparbetrieb zurück. Oh, dieses wohlbekannte, melancholische Schweigen. Wäre das eine echte Beziehung, gäbe es auch nur die allerkleinste Intimität zwischen uns, gäbe es jetzt eine schöne Szene. Was soll das? Hä? Was soll dieses Theater? Aber sie, Mercedes, war so aufgebracht, dass sie kein Wort herausbrachte. Kleine Dinge. Was sagt die Erfahrung? Die Erfahrung sagt, es wird auch diesmal nicht gut gehen. Warum sollte es ausgerechnet diesmal gut gehen? Ich sage nicht, dass er mich absichtlich quält, dass er es absichtlich macht. Ehrlich gesagt, habe ich ein wenig die Nase voll, sagte sie zu ihrem Spiegelbild am Morgen danach. Was hast du gesagt? Ich habe mich gefragt, ob wir wohl den Test bestanden haben. Das kann man jetzt noch nicht sagen, sagte weise das Kind. Unser besonderes Interesse gilt den motorischen und auditorischen Sprachfeldern im linken Schläfen- und im Frontallappen, bekannt als Broca- und Wernicke-Areale. Doch auch die Organe der Erinnerung und der Emotionssteuerung, Hippocampus etc., spielen eine nicht geringe Rolle. Wie groß und klug du geworden bist. Wenn ich etwas nicht leiden kann, dann sind es altkluge Göhren. Das Gehirn des Menschen ist eine ganz erstaunliche Landkarte. Angeblich sieht man alles darauf. Traumata bilden tumorähnlich umgrenzte Bereiche. Ach, da bist du ja! Er ist da! Einige Wochen später gab es ein sogenanntes rauschendes Fest. Mercedes und ihr Vater feiern ihren Geburtstag am selben Tag. Er kam als Letzter und ohne Geschenk. Entschuldigte sich höflich für das Versäumnis. Nicht mehr dazu gekommen. Jemand, der 6 Stunden im Tomographen gelegen hat. 6 Stunden im Tomographen, wie soll das gehen, meine Liebe? Wenn das keine versteckten Mordfantasien sind? Doch warum sollte sie ihren Schwiegersohn töten wollen? Noch kennen wir den Grund nicht. Kann man jemanden töten mit einem Tomographen? Man kann jemanden mit einem Diaprojektor töten. Wäre mal was Neues. In den überwiegenden Fällen tötet mein Vater mit Gift. Guten Appetit. Er sah zerschlagen aus, nahm Miriam den Teller ab, den sie ihm anbot, Speisen darauf. Die andere Hand wurde von Oma gehalten, er zog ihn zu einem Sofa. Ihr habt über Eskimos geredet? Ja. Den ganzen Abend? Nein, wir sind später abgeschweift. Abgeschweift? Wohin? Wir haben uns auf Russisch unterhalten. In flagranti. Er hatte seinen Mantel dagelassen. Mercedes bemerkte es erst am nächsten Morgen. Im Ausweis Name, Vorname, Geburtsname, Ort, Datum. Die Adresse dieselbe wie ihre. Aber der Schlüssel, sowohl als auch, ist hier. Kurz und gut, dachte Mercedes. Es führt kein Weg dran vorbei. Es ist wahr, so offenbar, dass es lächerlich wäre, weiter zu leugnen. Ich liebe dich. Dachte, ich liebe dich. Nahm ihre Tasche und fuhr in die Sackgasse an der Bahn, nahm den Schlüssel, öffnete die Tür. Durchatmen. Aufschließen. Das erste Mal die Wohnung des Ehemanns betreten. Eine Frau in der Tür stehend, ein Mann auf dem einzigen Stuhl am Schreibtisch sitzend und zwischen ihnen ein nackter Knabe, der sich um seine eigene Achse dreht. Er zeigt sich seinem Betrachter, das heißt inzwischen zweien, von allen Seiten. Vanillefarbener Rücken, Hintern, Beine, Arme, Seite, Brust, Bauch, Geschlecht. Von außen betrachtet sieht er wie ein ganz normaler Mann aus. Korrektur. Ein ganz normaler Mensch. Korrektur. Verwerfe den ganzen Satz. Schließlich brachte sie doch etwas hervor. Ich finde, du hättest es mir ruhig sagen können. Aber es wäre wohl am besten, wenn er sich in Zukunft von ihrem minderjährigen Sohn fernhalten würde. 5. Binden und lösen. Was es ist. Könnte man ein Fenster öffnen? Man öffnete ein Fenster. Rassengeräusche. Als führe eine Kolonne Busse über die Brücke der Tische in der Mitte des Zimmers. Ja, wir werden das Fenster wieder schließen müssen. Schließe jemand das Fenster, bitte. Danke. Vom Prinzip her ist die Übung einfach, in der Ausführung umso schwieriger. Wenn Sie müde werden, sagen Sie es, wobei es auch darum geht, dass Sie müde werden. Wie sich die Switchfähigkeit mit wachsender Müdigkeit ändert. Sie verstehen. Er nickte. Heiterkeit im Raum. Der 10-Sprachen-Mann hat genickt. Studenten an Aufnahmegeräten und EEG. So geht es mehrere Stunden lang, armer Affe, von L1 zu L2 zu L3, zu L1 zu L5 zu L7 zu. Innerhalb von und zwischen Sprachfamilien, von welcher zu welcher ist es einfacher, schwieriger, wo mischen sich Wörter, welche Sprache verabschiedet sich als erste? Nacheinander verabschieden sich alle Sprachen. Können wir aufhören? Bitte. Applaus. Gratuliere. Wirklich ganz, ganz außergewöhnlich. Danke, danke, danke. Auf Wiedersehen. Danke. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? 6 Stunden Tests. Anschließend zurück ins Bahnhofsviertel, eine schnelle Dusche nehmen. Eventuell ein Nickerchen. Er öffnete den Briefkasten. Der zerknitterte Briefumschlag mit Miras Schrift. Ein Blatt Papier. Ein Stück Zeitungsseite. Verschwunden an einem Julitag vor 7 Jahren. Ibor, blutjunger Mediziner. Im Dienste seiner Mitmenschen. Unter ungeklärten Umständen. Um seine unauffindbaren Knochen trauern Freunde und Familie. Ich schätze, nun kann ich wirklich aufhören, dich zu suchen. Später fand er sich auf dem Boden, kauernd wieder. Wie ist er nackt geworden? Keine Erinnerung. Er krümmte sich um sein rasendes Herz. Das war schon einmal so. Lange her. Ich wohnte noch in einem Schrank. Er fuhr zur Party seiner Frau. Der Rest ist bekannt. Seitdem lebt er zurückgezogen. Die Hälfte der Zeit in der Klapsmühle. 6. Zentrum. Delirium. Und ich, also ich, nahm die Milch, gab sie in meinen einzigen tiefen Teller und vermischte sie mit dem gesamten Inhalt einer kleinen Tüte und wartete. Bis ich hierher gekommen bin, bin ich doch traurig geworden. Oder nicht traurig. Nostalgisch war ich nie, auch Illusionen habe ich mir nie gemacht. Doch, einmal, Kinderliebe, egal jetzt. Darum geht es lange nicht mehr. Wovon ich rede, sage ich nun. Nicht zu leise, klar, das ist mein neues Vaterland. Die Scham. Jetzt und hier habe ich den Frieden praktiziert, alle Tage, ja, weil es möglich war. Und wenn der Preis dafür war, meine Geschichte, also meine Herkunft, also mich zu verleugnen, dann war ich mehr als bereit, diesen zu zahlen. Aber in Wahrheit war ich doch allzu oft ein Barbar, Guten und Nicht-so-Guten gegenüber. Die Liebe war nur noch als Sehnsucht in mir. Ich hatte Glück, Fähigkeiten und Möglichkeiten. Man kann nicht einmal sagen, ich hätte sie gänzlich vergeudet. Und trotzdem bin ich heute verloren. Ich habe mich einfach zu sehr geschämt. Nicht am richtigen Ort oder am richtigen Ort nicht der richtige Mensch zu sein. All meine Kraft ging für die Scham drauf, von morgens bis abends und auch in der Nacht erniedrigende, verzweifelte Scham. Dass ich herkomme, wo ich herkomme, dass passiert ist, was passiert ist. Bleib dort oder geh woanders hin, aber komm hierher nicht zurück. Null. Ausgang. Oh mein Gott, dein Studio. Die toxische Wirkung bei einer etwas weniger als tödlichen Dosis Amanita muscaria hält etwa 36 Stunden vor. Anschließend verfällt man in einen nicht selten ebenso langen Schlaf. Nachrichten. Wegen einer Grippeerkrankung des angeklagten SM musste die Verhandlung im Prozess von H. erneut verschoben werden. Er setzte sich in die Badewanne mit dem Überzug aus goldenem und schwarzem Fett. Er wusch seinen Körper sehr sorgfältig und horchte dabei weiter in sich hinein. Aber das Ergebnis blieb das gleiche. Nennen wir es ein Wunder. Kein Tropfen Gift war mehr in keiner einzigen Zelle seines Körpers. Die Droge hatte sich verflüchtigt und mit ihr auch alles andere. Seine gesamte Wahrnehmung, Sinne, Bewusstsein waren absolut klar. Und zwar seit etwas mehr als 13 Jahren das erste Mal. Ich sehe, rieche, taste, jetzt so wie die anderen Menschen. Letzte Wendung. Der Mann in Schwarz zog an den beiden Schaukelnden vorbei, quer über die Grünfläche auf die Scheibe zu. Die auf ihr saßen, pressten die Sohlen auf den Beton. Die Scheibe blieb quietschend stehen. Hoppla! Die hinter ihm waren lautlos vom Klettergerüst gesprungen. Jetzt packten sie ihn unter den Achseln. Hoppla, Scheiße, verdammte, dich kenne ich doch. Kurz bevor es losging, kam Abel noch der Gedanke, ob er denn wirklich schon bereit sei dafür. Er stürzte langsam, wie große Statuen. Die Klinge drang zwischen der vierten und der fünften Rippe ein, ohne lebenswichtige Organe verletzt zu haben. Den eigentlichen Schaden hat, wie gesagt, das Hängen bewirkt. Das ist gut. Das Zimmer ist voll. Ärzte, Logopäden, mindestens 10. Für jede Sprache einer. Das ist gut. Ja, das scheint das Einzige zu sein, was er noch sagen kann. Wie viel er versteht, ist ungewiss. Als Folge der Gehirnblutungen leidet ihr Mann an einer Aphasie. Was ist eine... Das ist... Aphasie. Von Griechisch phanai sprechen, Verlust des Sprech, aber auch im übertragenen Sinne des Urteilsvermögens. Ja, kurz, er hat seine Sprache verloren. Einen klugen Jungen haben Sie da. Was meinen Sie mit, er hat seine Sprache verloren? Alle? Das ist gut. Ja, häufig ist das leider auch mit einer Amnesie verbunden. Das ist im Moment schwer festzustellen. Ein Teil des Sprachvermögens lässt sich mit der Zeit meist wiederherstellen. Allerdings so etwas wie das hier, eine 10-Sprachen-Aphasie, das hatten wir noch nie. Das ist eine große Herausforderung für uns. Das ist gut. Ja, lassen Sie den Fernseher laufen. Wir haben auch ausländische Sender. Sie ahnen nicht, was das für uns bedeutet. Ohne Zweifel ist das einer der interessantesten neurolinguistischen Fälle. Das ist gut. Mit den Kenntnissen, die man bereits über sein Gehirn gesammelt hat. Das könnte ein ganzes Programm wert sein. Das Abel-Nehmer-Programm, kurz ANP. Gut. Abhängig von Geldern natürlich, aber in so einem Fall... Das ist eine gute Spritze. Sie wirkt sofort. Wir haben einen langen und mühsamen Weg des Lernens vor uns. Aber gleichzeitig ist das auch einer der schönsten Wege. Ein Weg der Hoffnung. Jeder Tag, jeder noch so kleine Schritt ist ein Sieg. Oma nimmt seine Hand von der kalten, verschwitzten Stirn seines immer noch Stiefvaters. Die Amnesie hat sich bestätigt. Er erinnert sich an nichts mehr. Er versteht alles. Er kann sich normal, wenn auch etwas langsamer als die meisten, bewegen und auch etwas sprechen. Entgegen der Erwartungen hat sich nur eine einzige Sprache, die Landessprache, so weit regeneriert, dass er einfache Sätze sprechen kann. Am liebsten sagt er immer noch: Das ist gut. Die Erleichterung, ja. Das Glück, diesen Satz aussprechen zu können, ist ihm so deutlich anzusehen, dass ihm die, die ihn lieben, jede Gelegenheit dazu bieten. Er spricht es dankbar aus. Das ist gut. Ein letztes Wort. Es ist gut. Alle Tage. Hörspiel nach dem Roman von Theresia Mora. Komposition Thomas Leboeck. Mit Ulrike Grote als Erzählerin. Als Abel Nehmer Fabian Hinrichs. Oma Katharina Schmalenberg. Mercedes Judith Rosmeier. Ilja Moritz Grove. Tibor Peter Striebeck. In weiteren Rollen Christa Birkner, Achim Buch, Ulla Evrar, Alexander Geringas, Björn Grundis, Britta Subklee, Andreas Kuhlage, Peter Mertens, Oliver Masucci, Sven Mattke, Helmut Mooshammer, Wolfgang Noack, Fjodor Olev, Stefan Schad, Ole Schlossauer, Elisabeth Schwarz, Susanne Wolf und Helgo Liebig. Technische Realisation Dominik Blech und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Stefanie Damm. Hörspielbearbeitung und Regie Beate Andres. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2005. Redaktion und Dramaturgie Henning Rademacher.